WDR 3 Hörspiel. Heute ein Hörspielklassiker aus dem Jahr 1968, dem das WDR3-Hörspieljahr in dieser Woche gewidmet ist, mit herausragenden Beispielen für das sogenannte neue Hörspiel, das mit traditionellen Erzählformen gebrochen hat und dafür mit neuen technischen Möglichkeiten experimentierte. Im Mittelpunkt von Paul Pörtners Hörspiel »Was sagen Sie zu Erwin Maus« steht ein übergewichtiger Mann, der etwas hinkt. Er wird von seinem Schneider vermessen, er wird eingekleidet, frisiert und strapaziert. Er hat nichts zu sagen und macht gerade deshalb Karriere. Hören Sie jetzt »Was sagen Sie zu Erwin Maus« von Paul Pörtner. Man muss mit der Zeit gehen, die Mode wechselt. Man muss mit der Mode gehen, die Zeit wechselt. Man muss sich vorsehen, man wird verwechselt. Man muss seinen Weg gehen, der Mond wechselt. Im wechselnden Wechsel wechselt der Wechselkurs. Mann, Mode, zeitlos. Das Braun steht Ihnen wirklich gut zu Gesicht. Wenn ich es Ihnen sage, Herr Maus, der Anzug ist wie für Sie gemacht. Das Karo trägt nicht auf, da wirken Sie schlanker. Na ja, wer hat, der hat. Den Bauch können wir natürlich nicht wegzaubern, aber der Schnitt ist sehr vorteilhaft. Ausgesprochen vorteilhaft für eine gesetzte Statur. Wirklich, wenn ich es Ihnen sage, Herr Maus, Sie stellen was vor in diesem Anzug. Im Vertrauen gesagt, Herr Maus, so etwas Ausgefallenes, das ist nicht für jeden, aber Sie können das tragen. Sie können sich das leisten. Sie sind geradezu der Typ dafür, wenn ich so sagen darf. Genau der richtige Typ, ne? Fassen Sie mal an, Herr Maus. Ist das ein Stoff, hä? Qualität ist das. Eine Qualität, reine Schuhwolle, knittert nicht, knautscht nicht, unverwüstlich. Das ist ein Gelegenheitskauf, einmalig. Also wenn Sie da nicht zugreifen, das ist Ihr eigener Schaden. Ja, natürlich, das ist ein bisschen teurer als das Übliche, aber man muss heutzutage auf sein Äußeres achten. Wie man kommt, gegangen, so wird man auch empfangen. Sie machen was aus in dem Anzug, sitzt wie angegossen, bis auf die Hose, aber das ist eine Kleinigkeit. Soll ich mal abstecken lassen? Herr Kowalski! Wenn ich nur mal bitte schnell Maß nehmen darf, mein Herr. Bitte, wenn Sie mal gerade stehen wollen. Einatmen, danke, Bundweite 112, tja, das ist nicht zu knapp. Schrittlänge 88, das linke Bein, bitte mal die Beine spreizen, 103, das rechte 101, genau 2 Zentimeter kürzer als das linke. Wenn Sie bitte mal gerade stehen wollen. Pardon, ich vergaß. Sie haben ein verkürztes Bein, nichts für ungut. Das wär's dann also. Erwin, wie siehst du denn aus? Was hast du dir wieder andrehen lassen? Oh nee, so kannst du nicht herumlaufen. Du machst dich ja lächerlich. Erwin, deine Mutter kennt dich. Glaub mir, ich meine das bestimmt gut mit dir. Der Anzug, der ist unmöglich. Das fiese Braun und das Karo und die Hose ist viel zu weit. Du musst doch sehen, dass dir so weit nicht steht. Also Erwin, du machst dich zum Gespötte, Leut. Ausgerechnet du, wo du so empfindlich bist, wo dir doch peinlich ist, wenn man sich nach dir umsieht. Naja, wegen dem Bein. Ach, mein Gott, wenn man nicht auf dich aufpasst, machst du die größten Dummheiten. Du kannst nicht Nein sagen, das ist es. Du kannst nicht aus dem Laden rausgehen, ohne was gekauft zu haben. Aber natürlich, du musst wissen, was du willst. Du bist doch ein erwachsener Mann. Wenn du dich unmöglich machen willst, bitte. Ich weiß nicht, von wem du das hast. Von mir jedenfalls nicht. In unserer Familie ist keiner so gewesen. Aber auf mich hört ja keiner. Da ist alles Reden umsonst. Wem nicht zu raten ist, ist nicht zu helfen. Über Geschmack lässt sich streiten, über Gewalt lässt sich reden. Ohne Geduld lässt sich nicht leben. Über Streit lässt sich nicht klagen. Na Post, Erwin. Na, nimm das doch nicht krumm. Wir haben doch nur Spaß gemacht. Na komm. Ich bin hier der Wirt, ne? Den nächsten gebe ich aus. Darauf trink mal einen. Ja. Das ist eine Kluft. Da ist alles dran. Siehst direkt aus wie ein feiner Pinkel. Hat bestimmt eine Stange Geld gekostet. Naja, wer hat, der hat. Du kannst es dir ja leisten. Na dann, Prost. Ich verstehe ja, von Mann zu Mann gesagt, für dich ist das schwerer als für andere. Ich meine, mit deinen Beinen. Ne? Ja, wir kennen uns doch, Erwin. Otter, noch eine Runde. Hier, zwei Helle, ein Klar. Was hast du gesagt, Kallermann? Du machst schon Otter. Na, lass schon gut sein. Also noch ein Klar. Ein Doppelkörnchen. Wir nach Holder. Wir waren da zusammen beim Baras, Erwin. Wir haben gemeinsam im Dreck gelegen. Wir haben den Schlamassel mitgemacht. Das war noch Zeit, ne? Erwin, na komm schon. Ich weiß da wieder Hase läuft. Was ist denn nur, Otto? Kriegen wir einen Pilz? Ja, komm schon. Pilz dauert halt etwas länger. Geduld. Hast mal die Zunge aus dem Hals hängen, Karl. Wir müssen hier vertrocknen. Wir haben uns ja langsam gebracht. Also bitte, ich will da nicht reinreden, Erwin, aber schließlich keine Schande, körperbehindert zu sein. Wir haben die Knochen hingehalten draußen. Und was ist der Dank? Jungs, ich muss nach. Tja, ja, komm mal an. Dicke wie ich und Erwin. Wir haben unser Fett sowieso weg, ne? Wie man sich Bette zu liegt, man. Wie man sich Kette zu zieht, man. Wie man sich Fette zu flutscht, man. Wie man sich gibt, so gilt man. Ich kenn dich doch, Erwin. Wir sind lange genug verheiratet. Komm mir nicht mit faulen Ausreden. Du musst Wirte besuchen wegen Kundendienst. Wenn du bei jedem eine Zeche machen willst, damit er dir etwas abkauft, dann bist du schnell ruiniert. Du hast wieder eine Fahne. Widerlich. Schau dich nur an. Ganz aufgeschwemmt bist du schon von dem Bier, das du in dich hineingießt. Schau bloß mal in den Spiegel, wie dick du geworden bist. Du hast überhaupt kein Gesicht mehr. Draußen, da spielst du den liebenswürdigen Mann und lässt dir alles anbrennen und aufschwätzen. Und zu Hause bei deiner Frau, da reicht's nicht zum Nötigsten. Was denkst du dir eigentlich? Hast du überhaupt eine Meinung? Da wirfst du das Geld zum Fenster hinaus für so einen Schund von Anzug. Den gehst du gefälligst umtauschen. Du kannst dir das nicht leisten, wie ein dummer August herumzulaufen. Du bist schließlich Geschäftsmann. Dann zieh dich auch gefälligst anständig an. Man muss sich ja schämen mit dir. Starr doch keine Löcher in die Luft, Erwin. Was ist eigentlich mit dir? Trink deinen Kaffee aus. Du musst auf Kundschaft gehen. Höchste Zeit. Ich verstehe Sie nur zu gut, Herr Maus, aber Sie müssen mich auch verstehen. Ich als Drogist und Ihr Kunde habe natürlich eine andere Auffassung von der Sache. Der Trend geht zum Universalen. Gewiss. Wir kleinen Geschäftsleute müssen zusammenhalten, sonst werden wir aufgerieben von den Großen. Ihre Worte, Herr Maus. Und ich muss Ihnen in diesem Punkt beipflichten. Die diktieren uns die Preise, die schreiben uns vor, was wir verdienen dürfen. Letzten Endes sind wir nur die Coolies, besser gesagt die Zwischenträger. Jedenfalls abhängig von der Großindustrie. Mir macht man kein X für ein U vor. Also schreiben Sie auf 10 Kilo. Ich habe noch einen leeren Blecheimer im Keller. Nehmen Sie den zurück? Sie liefern doch brutto für netto, also 10 Kilo. Ich wiege nach. Wir kleinen Geschäftsleute müssen schließlich zusammenhalten. Herr Maus, Achtung, dass Sie nicht ausrutschen. Es ist frisch eingewachst. Na, wenn Sie auf Ihren Hinnen fliegen, da passiert Ihnen nichts. Sie sind ja gut gepolstert. Na, Spaß beiseite, Herr Maus. Gucken Sie sich das an. Die schwarze Strähne. So etwas habe ich früher nie gehabt. Ja, ja, das kommt von der Gummi absetzt, weiß ich auch. Ich kann der Herren doch nicht vorschreiben, wie Sie hier antanzen müssen. Schließlich müssen die noch in Pantoffeln zur Sitzung kommen, was? So weit kommt es noch, wie in Neuschwanstein. Da rutschst du auch auf Filzpantine übers Parkett. Na, das hier ist einfach eine Sauerei, Herr Maus. Ich hab die Ärger damit. Bin schon 25 Jahre Putzfrau hier. Da muss ich doch wissen, das müssen Sie doch zugeben. Da kann mir doch niemand was erzählen. Das Parkett habe ich immer blitzblank gebohnert. Ehrensache. Aber das schafft man nur mit fester Wix. Mit dem neumodischen flüssigen Zeugs, da ist nichts los damit. Da ist nicht genießend Fett drin. Das labberige dünne Zeugs, das taucht einfach nichts. Gucken Sie sich doch den Boden an, wenn ich es Ihnen doch sage. Es liegt am Wachs. Es ist nicht mehr wie früher. Das müssen Sie doch zugeben, Herr Maus. Wenn schon. Entweder. Wenn schon. Oder. Wenn schon nicht. Weder. Denn schon nicht. Noch. Wenn aber. Entgelt. Wenig. Entfällt. Wenn einmal. Entschluss. Mehr. Endgültig. Meine liebe Herr Maus, in aller Offenheit, das sieht übel aus. Ganz übel sieht das aus, ganz übel. Ich meine, Sie hätten halt früher kommen müssen, nicht mal früher hätten Sie kommen müssen, viel früher. Nachträglich kann ich Ihre Buchführung nicht in Ordnung bringen. Nachträglich geht das nicht. Ich meine, nicht einmal Belege haben Sie gesammelt. Nicht mal Belege. Glauben Sie denn, ich kann hexen? Ich meine, ich bin Steuerberater. Ich kann nur für belegte Ausgaben gerade stehen. Nur für belegte Ausgaben. Sie müssen für alle Betriebsunkosten müssen Sie spezifizierte Belege vorweisen können. Nicht spezifizierte Belege. Gültige Belege, Herr Maus. Eigenbelege werden nicht anerkannt. Nicht? Die werden gar nicht anerkannt. Wenn Sie außerorts zu tun hätten, dann könnten Sie ja eventuell Pauschalsätze für Spesen in Anspruch nehmen. Ja, eventuell. Nicht? Wenn Sie außerorts zu tun hätten, ja. Nach § 18 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes, § 18 Absatz 4, berechtigt sind Sie nur in Ihrer Funktion als Vertreter nach § 18 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes. Nicht? Aber Sie aber, da Sie ja zugleich auch Hersteller, also Fabrikant und Händler, also Lieferant sind, kann diese in Anspruchnahme einer Pauschale angefochten werden. Nicht? Die kann angefochten werden. Ihr Fall liegt nämlich steuerlich viel komplizierter, als Sie das denken, lieber Herr Maus. Viel komplizierter. Nicht? Ich meine, das denken Sie sich gar nicht. So kompliziert ist das. Nicht? Viel komplizierter. Ja. Ja, Ihre Einkünfte aus selbstständiger Arbeit berechnen laut § 7b bzw. 7d Absatz 2 der Einkommensteuergesetzgebung. Nicht wahr? § 7d Absatz 2, ja. Der nicht entnommene Gewinn Ihres Kleinbetriebes zählt als Reineinkommen. Nicht der nicht entnommene Gewinn Ihres Kleinbetriebes, ja. Das heißt, wenn wir für 1000 Mark unbelegte Spesen und Provisionen annehmen, nehmen wir mal für 1000 Mark an, ja, so schlägt sich das zum Ertrag plus nicht verifizierbare Abschreibung. Nicht? So schlägt sich das zum Ertrag. Und da Sie kein Inventurverzeichnis eingereicht haben und keine ordnungsgemäße Bilanz vorweisen können, nicht wahr? Schlägt sich das zum Ertrag. Die Sache steht also sehr schlecht. Sehr schlecht, ja. Wenn eine Steuerprüfung kommt, da sind Sie drin. Da hängen Sie drin. Wenn eine Steuerprüfung kommt, nicht? Da hängen Sie drin. Sie können manche so einen Tisch fallen lassen, aber meine, was Sie verbuchen, das muss doch hier ein Stichfest sein, was Sie verbuchen, nicht? Das muss es sein, nicht? Zum Beispiel hier, um das mal klar zu machen. Schauen Sie mal hier. Hier haben Sie einen AFA-Restwert von 4.240 mit 1.412 eingesetzt. Ich meine, das nimmt Ihnen doch niemand ab, nicht? Mit 1.412, das nimmt Ihnen niemand ab, Herr Maus. In einem Jahr ist die Betriebseinrichtung doch nicht auf ein Drittel des Wertes zusammengeschrumpft, nicht? Auf ein Drittel des Wertes in einem Jahr, stellen Sie mal vor, das gibt doch laut Steueranpassungsgesetz Richtlinien, gibt es doch da, nicht? Die Konkurrenz schläft nicht, was, Herr Maus? Na, also Spaß beiseite. Nett, dass Sie an mich gedacht haben. Wir haben uns ja immer arrangiert, nur Kunststück. Aber wollen Sie tatsächlich aufgeben? Ich meine, mir kann es ja nur recht sein. Verpachten. Nee, ist da nicht drin. Da müssen Sie erst mal einen Dummen finden, der sich auf sowas Unsicheres einlässt. Und wer kauft denn gebrauchte Maschinen? Die können Sie auch nur zum Schrott geben. Sehen Sie sich das an. Ist das eine Anlage wie ich? Ja, immer das Neueste. Naja, bleibt ja immer noch die Kundschaft. Die Kunden wollen Sie abtreten. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Herr Maus. Ihre Kunden, die gehen ohnehin zu mir über. Wenn Sie nicht mehr liefern, dann liefere ich. Mir kann's nur recht sein, Herr Maus. Aber zahlen kann ich Ihnen dafür keinen Pfennig. Wer nicht will, der hat schon. Wer nicht hat, der will schon. Wer nicht wehrt, der weicht schon. Wer nicht wagt, der weiß schon. Wer nicht weiß, der spurt schon. Wer nicht spurt, der spürt schon. Wer nicht folgt, der fällt schon. Wer nicht geht, der kommt schon. Also Normalschnitt wollen Sie nicht? Messerschnitt wollen Sie nicht, Herr Maus? Wie soll ich Ihnen denn diesmal die Haare schneiden? Nicht zu kurz, sonst stehen Sie Ihnen zu Berge. Die Krause kriegen wir nie raus, da können Sie noch so viel Bürsten oder Brillantine reinschmieren. Nachts ein Netz drüber binden, das hilft. Also wenn ich da nicht ganz radikal effiliere und verdünne, da kriegen wir überhaupt keine Fasson dran. Ja, seine Haare, die kann man sich nicht aussuchen, die hat man wie sie einem wachsen, damit muss man sich abfinden. Normalschnitt stand Ihnen doch immer so gut. Warum wollen Sie auf einmal etwas ganz anderes? Ich kann nicht zaubern. Ich kann Ihnen natürlich die Haare in die Stirn kämmen. Aber dann sehen Sie aus wie aus dem Urwald entsprungen. Ich kann Ihnen natürlich auch so eine römische Frisur machen. Dann sehen Sie aus wie ein Künstler. Oder ein Mittelscheitel. Das wäre mal was ganz anderes. Das kommt vielleicht wieder in Mode, das macht so russisch. Sie sehen direkt aus wie ein Pope. Oder, also wenn Sie mich fragen, ich bin für Normalschnitt. Auf die gute alte Art. Also, wie immer? Bitte. Man ändert sich. Recht, oder? Man ändert nichts. Schlecht, oder? Man ärgert sich. Links, oder? Man bessert nichts. Rechts, man oder? Hält sich. Dann, oder? Man schafft nichts. Wann, oder? Man schont sich. Hier, oder? Man kennt nichts. Da. Tut mir leid, Herr Maus. Ich kann Ihnen leider keinen positiven Bescheid geben. Ich habe mich als Personalchef persönlich für Sie eingesetzt. Aber es ist wirklich nicht zu verantworten. Mit 40 sozusagen als Neuling anfangen. Gewiss, Sie haben praktische Vorkenntnisse, Sie waren ja selbstständig. Aber das ist es gerade. Sie haben keine Ahnung, was von unseren leitenden Angestellten gefordert wird. Verstehen Sie mich recht. Nicht, dass wir Ihnen die Befähigung absprechen. Nein, unser Betriebspsychologe hat sogar ein besonders gutes Anpassungsvermögen feststellen können. Aber damit ist es nicht getan. Nur wer sich selbst aufgibt, ist verloren. Nur wer sich selbst verlässt, ist verlassen. Nur wer sich selbst hasst, ist verhasst. Nur wer sich selbst belügt, ist verlogen. Wer für sich selbst bürgt, ist geborgen. Wer ist wer? Geboren, verloren. Na Prost, Erwin. Sprechen wir offen, von Mann zu Mann. Wir kennen uns schließlich lange genug. Wir haben zusammen im Dreck gelegen, das verbindet. Wir sind doch alte Kameraden, was, Erwin? Ich habe meine Kneipe, du hattest dein Geschäft. Jeder sieht zu, dass er zurechtkommt. Nur nicht schlapp machen, Erwin. Du bist doch wer. Das hast du doch bewiesen. Du kannst doch mehr als Kartoffeln essen. Du wirst schon wieder zu Geld kommen, alter Junge. Nur nicht den Kopf hängen lassen. Deine Alte macht dir die Hölle heiß. Das kann ich mir denken. Lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Du musst dir nicht von den Weibern auf der Nase herumtanzen lassen. Lass es doch drauf ankommen. Was hast denn du zu verlieren? Was du brauchst, ist Tapetenwechsel. Na klar doch. Selbst ist der Mann, sage ich immer. Nur nicht weich werden, nur nicht zu viel Rücksicht nehmen. Damit kommt man nicht weit. Schönen Gruß an Irma. Ja? Das soll mal 5 Grad sein lassen. Macht alles in allem 500 Piepen, weil Sie sind Maus. Mehr ist nicht drin in dem Betrieb. Wenn sie nicht passt, versuchen sie es doch anderswo. Kein Pfennig kriegen sie für den Plunder. Schrott geht nicht mehr, Mann. Vor einem Jahr, da hätte ich ihnen noch das Doppelte bieten können unter Brüdern. Ja, ja, so ändern sich die Zeiten. Das geht schneller, als man denkt. Von heute auf morgen sind die Sachen alle entwertet. Über Nacht ist man ein armer Mann. Ich weiß, sie sind darauf angewiesen, noch ein paar Groschen rauszuschlagen aus der Pleite. Überlegen sie sich's, Maus. Ich habe meinen Preis gemacht. 500 Piepen sind besser als nichts. Jeder ist sich selbst der Nächste. Jeder ist sich selbst der Liebste. Mancher ist sich selbst nicht grün. Jeder ist nicht jeder. Der Nächste. Bitte. Der Nächste. Bitte. Der Nächste. Bitte. Haben Sie schon gehört? Wissen Sie schon? Was sagen Sie dazu? Mit der Maus? Wie? Was ist mit der Maus? Ach, das wissen Sie nicht. Das musste so kommen. Das habe ich schon immer gedacht. Und der wollte zu hoch hinaus. Das nimmt doch mal ein schlimmes Ende mit ihm. Wie der durchs Treppenhaus trampelte. Nicht gegrüßt hat er. Der oft spät heimkam. Wenn mein Mann so etwas anstellen würde, ich weiß nicht, was ich täte. Wie der an einem vorbeilag. Bei ihm Schwinden hat er. Macht sich einfach aus dem Staube. Das sieht ihm ähnlich. Der schwindet von der Bildfläche. Die Frau? Die findet schon wieder ohne. Jemand. Die ist jung. Kann froh sein, dass sie los ist. Na, so jung auch wieder nicht. Hübsch. So hübsch auch wieder nicht. Vielleicht hat er sich was angetan. Nein, so sah mir der nicht aus. Man kann nie wissen. Das Wandern ist des Müllers Lust. Das Ändern ist des anderen List. Das Hindern ist des Helfers Lust. Das Pantern ist des Tigers List. Nein, danke, sehr liebenswürdig. Ich bin Nichtraucher. Übrigens, Sie sitzen in einem Nichtraucherabteil. Ich wollte es Ihnen nur sagen, falls der Schaffner kommt. Ich stört's nicht. Brauchen Sie ruhig. Ich bin nicht kleinlich. Jeder soll machen, wozu er lustig ist. Leben und leben lassen, das ist meine Parole. Knesebeckstraße kenne ich nicht, nie gehört. Das muss bestimmt ein Irrtum sein. Ich wohne seit 30 Jahren hier. Ich müsste schließlich wissen. Vielleicht haben Sie das verwechselt. Sicher ein Missverständnis. Das kann vorkommen. Vielleicht haben Sie sich in der Stadt geirrt. Na, mein Süßer, du tut's denn weh? Na, siehst du, jetzt hast du schon gelächelt. Tut es dir weh am großen Zeh trinken, Kaffee oder Tee? Oh, weh. Ach, na ja. Na, also, jetzt siehst du schon viel netter aus, Dickerchen. Und komm, spendier mir noch einen cooler Pfirsich. Ja, ich steh auf cooler Pfirsich. Oh, sei lieb, Süßer. Bist du nicht so? Könntest mich direkt schwach machen. Komm, tanz mal ein bisschen, ja? Ja, wir verstehen uns so. Wir kriegen das schon hin, Süßer. Wer hat ja gelacht? Rückendicker, das kann ich nicht leiden. Drückst du einmal die Luft ab. Nee, jetzt reicht mir's fürs Erste. Hast aber einen verdammt harten Griff, Alter. Na, komm schon. Na, gib mir noch einen aus. Umsonst ist der Tod, sage ich, und der kostet das Leben. Prost! Weißt du, mir kannst du alles sagen. Ich schweige wie das Grab, bin es gewohnt. Bei mir, da laden sie alle ab. Die Bubis und die alten Knacker. Solltest mal hören, was ich zu hören kriege. Jeder meint, er sei schlimm dran, wenn er schlimm dran ist. Ich sage dir, es gibt ja Schlimmeres. Nun lass uns noch einen trinken. Meine Mutter, die sagte, es gibt kein größer Leid, als was sich der Mensch selbst antut. Na, hat meine Mutter gesagt. Sag mal, du bist wohl ein bisschen knapp bei Kasse, wie? Das hättest du aber auch gleich sagen können. Nein, mein lieber Freund, bei mir nicht. Bei mir ist nichts zu holen. Du bist doch selbst Geschäftsmann, das musst du doch verstehen. Jeder hat seine Probleme. Ich muss auch rechnen. Und außerdem, Pumpen verdirbt die Freundschaft. Selbst wenn ich es könnte, ich würde dir keinen Pfennig leihen. Dann lieber schenken. Aber wie komme ich schließlich dazu? Mir hilft ja auch niemand. Das ist nun mal so im Leben. Was dem einen recht ist, dem anderen billig. Was Gericht ist, ist gebilligt. Was gewesen ist, gewesen. Fällig, billig. Des einen recht, des anderen unbillig. Was so ist, ist doch anders. Was ist was? Warum? Oh, Herr Maus, also das ist ein Ding. Sie machen Geschichten, Herr Maus. Das hätte ich nie gedacht von Ihnen, wo Sie doch ein erwachsener Mensch sind. Na, Sie wissen schon. Die Kleine ist erst 15. Raus mit dir, Mädchen. Die Kitty, das wissen Sie doch, die ist noch ein Kindchen. Anton, hat mir der Schorsch gesagt, Anton, pass mir gut auf das Kittchen auf. Der Schorsch, das war ihr Vater, müssen Sie wissen, der hat sie mir sozusagen zu treuen Händen anvertraut. Ich kann es mir nicht leisten, großzügig zu sein. In dem Punkt nicht. Ich bin schließlich der Vormund von dem Kind. Sie können sich das selbst ausrechnen, wie teuer das ist, so ein Mädchen aufzuziehen. Und schließlich muss man auch noch an später denken, an die Aussteuer und so. Na, überlegen Sie mal, wie Sie die Sache in Güte beilegen können. Ich bin ja nicht so. Eigentlich müsste ich Sie anzeigen bei der Polizei. Ist nämlich strafbar. Wenn ich ein Auge zudrücke, dann hänge ich schließlich selbst noch drin und werde belangt wegen Kuppelei. Nein. Herr Maus, das ist mir zu riskant. Wie Sie wollen. Dann muss ich die Sache melden. Es sei denn, Sie geben mir einen Beweis, dass Ihnen was daran liegt, die Sache beizulegen. In Güte. Sie könnten die Sache auf anständige Weise aus der Welt schaffen. Es liegt nur an Ihnen, Herr Maus. Sie verstehen? Alles hat seinen Preis. Üb immer Treu und Redlichkeit. Üb nimmer Reu und Stetigkeit. Üb immer Neu und Schädlichkeit. Üb nimmer Scheu und Schimpflichkeit. Sagen Sie mal, lieber Kollege, was halten Sie von dem Maus? Moment, ich sehe mal auf seiner Karte nach. Pluspunkte? Keine. Initiative? Gering. Leistung? Durchschnittlich. Anpassung? Gut. Kontakt? Arm. Betragen? Gehemmt. Haltung? Indifferent. Wie man kommt, gegangen. So wird man auch empfangen. Wie man kommt, so wird man auch gegangen. Empfangen. Wem nicht zu raten ist, ist nicht zu helfen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Nägel mit Köpfen machen. Sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ins Boxhorn jagen lassen. Noch ist nicht aller Tage Abend. Es bleibt alles beim Alten. so ändern sich die Zeiten. Umsonst ist der Tod. Und der kostet das Leben. Das Geld liegt auf der Straße. Man muss sich nur bücken. Der Erfolg. Der Erfolg. Der Erfolg rechtfertigt alles. Ich gratuliere Ihnen zu dem Entschluss, unserer Partei beizutreten, Herr Maus. So, hier noch eine Unterschrift, dann haben wir den Papierkram erledigt. Sie müssen dann noch ein Passfoto einreichen für den Ausweis. Ja, Herr Maus, das wär's dann. Sie sind nun einer der Unseren. Nur dafür sein ist zu wenig. Unsere Partei ist das Sammelbecken aller Kräfte, die mitwirken wollen am Aufbau unseres Vaterlandes. Wir sind für soziale Gerechtigkeit. Es gibt leider immer noch zu viele anständige Menschen, die in unserem Wohlfahrtsstaat nicht auf ihre Rechnung kommen. Wir werden uns für alle einsetzen, die berechtigte Forderungen haben. Und das sind nicht wenige, glauben Sie mir. Wir verlangen Gerechtigkeit für alle. Hier, das können Sie alles mal in dieser Broschüre nachlesen. In Treue fest, Herr Maus. Unsere nächste Versammlung ist Montag in der Wirtschaft zur Eintracht. Ordnung muss sein. Unordnung muss sein. Achtung muss sein. Ächtung muss sein. Wartung muss sein. Wertung muss sein. Strafe muss sein. Spaß muss sein. Nein, das ist nicht von der Hand zu weisen. Die Umfrage hat das ergeben. Du bist genau der Typ, Erwin, der bei der breiten Masse ankommt. Das hat sich herausgestellt neulich in der Versammlung, bei der du aufgetreten bist. Noch sind wir eine kleine Partei. Wir müssen das Vertrauen der Wähler gewinnen. Du darfst dich dem Auftrag, der an dich ergeht, nicht entziehen, Erwin. Ob du der rechte Mann bist oder nicht, das ist eindeutig entschieden durch Mehrheitsermittlung. Du hast nur zu dir selbst zu stehen. Einzustehen für das, was wir vertreten. Ohne große Worte zu machen, ohne Phrasen zu dreschen wie neulich. Wenn du den Mund aufmachst, engagiert, bewegt von den Erfahrungen im jetzigen System, da bist du unschlagbar. Also dann, vorwärts geblickt, wir werden es schon schaffen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer zusagt, muss auch absagen. Wer versagt, muss entsagen. Wer Ja sagt, muss auch Nein sagen. Wer nicht fragt, muss nichts sagen. Was halten Sie von Erwin Maus? Nichts halte ich von dem. Gar nichts. Aber er ist als Propagandamann gewählt worden. Er hat die Direktiven befolgt. Er hat unsere Anweisungen ausgeführt. Er hat seine Reden vom Blatt abgelesen. Kein Wort kam von ihm. Kein einziges eigenes Wort. Darum ist er ja gerade so brauchbar. Gerade weil man ihm vorschreiben kann. Gerade weil er keine eigene Meinung hat. Aber so etwas können wir uns doch nicht leisten. Wie sollen wir mit einem solchen Kandidaten unser Programm vertreten? Einem so unprofilierten, farblosen, verwaschenen Typ. Genau der Vertreter des Stimmviehs, das ihn wählen wird. Und wenn ihm der Erfolg zu Kopf steigt? Vorerst hat er nichts zu sagen. Er ist nur wer, solange wir ihn brauchen. Können Sie ganz beruhigt sein. Recht muss Recht bleiben. Wort muss Wort bleiben. Land muss Land bleiben. Reich muss Reich bleiben. Arm muss Arm bleiben. Groß muss klein bleiben. Schlecht muss Recht bleiben. Na, Abgeordneter Maus, kennst du mich nicht mehr? Oder muss man jetzt sie zu dir sagen? Du wirst doch nicht deine alten Freunde vergessen, jetzt, wo du Karriere gemacht hast. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie es dir dreckig ging, Erwin. Verstehe, daran will man nicht gerne erinnert werden. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wer hoch steigt, kann tief fallen. Nichts für ungut, Erwin, alter Freund. Gib, so wird dir gegeben. Lass, so wirst du gelassen. Halt, so wirst du gehalten. Ruf, so wirst du berufen. Brauch, so wirst du gebraucht. Nimm, so wird dir genommen. Schweig, so wirst du verschwiegen. Herr Maus, wer hätte es gedacht, dass Sie hier noch mal so auftreten werden? Ich meine auf dem Parkett. Wie finden Sie das? Ist das nicht tipptopp, blitzblank? Na, sowas. Hab ich noch gestern zu meinem Mann gesagt, dem Erich, der Maus, der kommt noch mal ins Bundeshaus, hab ich gesagt. Na ja, ich hab's ja schon immer gesagt. Ich kenn mich doch aus mit den Leuten, wo ich schon seit 25 Jahren das Parkett vom Sitzungssaal bohne. Das ist doch Ehrensache. Schließlich müssen die noch alle in Pantoffeln antanzen. Ja, so weit kommt es noch. Na, Spaß beiseite, dürf ich hier ruhig fest auftreten. Auf ein Schramm mehr oder weniger soll's nicht ankommen. Sie sehen mir nicht mehr so wie früher, Herr Maus. Fleiß ist die Wurzel allen Übels. Neid ist die Wurzel allen Fleißes. Geiz ist die Fistel allen Trödels. Reiz ist die Fuchtel allen Trubels. Wissen Sie noch, Herr Maus, wie Sie noch als Vertreter zu mir kamen? Ich bin immer noch Drogist, aber Sie, aller Achtung, Sie haben Karriere gemacht. Wissen Sie noch, wie Sie damals zu mir gesagt haben, wir kleinen Leute müssen zusammenhalten, sonst werden wir aufgerieben von den Großen. Ihre Worte, nur zu wahr. Nett, dass Sie an mich gedacht haben, Herr Maus. Wir haben uns ja immer arrangiert, nur Kunststück. Aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Herr Maus. Ich meine, mir kann es ja nur recht sein, wenn Ihre Partei sich der Belange der kleinen und mittleren Unternehmen annehmen will. Aber zahlen kann ich Ihnen dafür keinen Pfennig. Lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Lass deine Zunge nicht missen, was deiner Lunge droht. Lass deine Augen nicht trauen, was deinen Ohren liebt. Lass deine Lippen nicht kosten, was deiner Kehle gut. Ja, mein lieber Herr Maus, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir lebhaft vorstellen, dass Ihnen das mit den Schmiergeldern schlaflose Nächte war. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber wissen Sie, da kann ich Ihnen auch nicht helfen, nicht? Kann ich Ihnen auch nicht helfen. Tja. Ja, das sieht übel aus. Ganz übel sieht das aus, nicht? Das muss ich Ihnen in aller Offenheit sagen. Ganz übel sieht das aus. Übel. Aus der Not eine Tugend machen. Aus der Naht eine Kugel machen. Aus dem Hut einen Helm machen. Aus dem Rot ein Gelb machen. Erwin, alter Knabe, darauf trinken wir ein. Na dann, Prost. Ja, ja, ich hab's immer gesagt. Du kannst mehr als Kartoffeln essen. Wir sind doch alte Kameraden. Wir waren doch zusammen beim Barras. Das verbindet. Du bist mehr, das hast du bewiesen. Lass es doch drauf ankommen. Werd nur nicht weich. Nur nicht Rücksicht nehmen. Damit kommt man nicht weiter. Die Ersten werden die Letzten sein. Die Schwachen werden die Starken sein. Die Jungen werden die Alten sein. Die Schlauen werden die Dummen sein. Das ist nun mal so im Leben. Sie machen das Geschichten, ist nun mal so Herr Maus. Das hätte ich nie das von Ihnen gedacht. So eigentlich müsste man Sie anzeigen bei der Polizei. Du bist wer, das hast du bewiesen. Haben Sie denn gar kein Verantwortungsgefühl? Nur der Erfolg zählt. Du warst immer zu bescheiden. Nur der Erfolg. Nicht, dass wir Ihnen die Befähigung absprechen. Nur der Erfolg. Aber damit ist es nicht getan. Widerlich. Ganz aufgeschwemmt bist du. Auf den Maus, da ist Verlass. Du hast überhaupt kein Gesicht. Daran könnt ihr euch ein Beispiel nehmen, Leute. Die Sache steht schlecht, Herr Maus. Da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Wachprügeln müsste man dich. Wachprügeln müsste man dich. Du musst wissen, was du willst. Du weißt nicht, was du willst. Dir ist einfach alles egal. Ich habe manchmal das Gefühl, du bist überhaupt nicht da. Was halten Sie von dem Maus? Initiative? Gering. Haltung? Indifferent. Du bist genau der Typ, der bei der Masse ankommt. Du bist unschlagbar. Sparen, Herr Maus. Sparen. Normalschnitt statt Indifferenz, Herr Maus. Ich bin für Normalschnitt, wie immer. Seine Haare, die hat man wie sie einem wachsen. Damit muss man sich abfinden. Du kannst nicht Nein sagen, das ist es. Können Sie denn überhaupt existieren? Geld allein zählt. Ich kann Ihnen leider Geld keinen positiven zählt. Bescheid geben. Es kommt Geld zu einer übermäßigen Reaktion im Sinne eines Circulus Vitiosus. Du bist doch nicht stumm. Was halten Sie von Erwin Maus? Nichts. Gar nichts. Keinen Moment. Ein unprofilierter, farbloser, verwaschener Typ. Darum anders ist er ja gerade anderen. So brauchbar. Jeder hat seine anders Probleme. Als die anderen. Spaß beiseite. Das ist einfache Sauerei. Wer wird denn so unentschlossen sein? Du willst dir ja nicht helfen lassen. Was denkst du dir eigentlich? Hast du überhaupt eine Meinung? Immer dieselben Brüder. Immer dieselben. Sie sind schließlich Brüder. Nicht allein auf der Welt. Immer dieselben Brüder. Nur nicht weich werden. Nur nicht Rücksicht nehmen. Keine Disziplin mehr. Keine Ordnung. Du machst dich lächerlich, Erwin. Keine Ordnung. Sie sind entlassen. Keine Ordnung. Zeig ihnen, wer du bist. Man muss mitgehen. Mit der Zeit gehen. Die Mode wechselt. Der Mond wechselt. Man muss wechseln. Alles wechselt. Mit der Zeit. Kurswechsel? Wechselkurs. Kein Streit ist ein Streit wert. Streit wert? Geschmackssache. Geschmacklos. Wenn man nicht hätte, so lügt man. Wenn schon, denn schon. Wer nicht wagt, der folgt schon. Recht oder schlecht? Man ändert nichts. Geboren? Verloren. Warum? Strafe muss sein. Wer versagt, muss entsagen. Lasse wirst du gelassen. Recht muss schlecht bleiben. Die Schlauen werden die Dummen sein. Nur wer sich selbst belügt, ist verlogen. Lass deine Lippe nicht kosten, was deinen Augen schmeckt. Das kennt, dann ist es Seglersrast. Weiß ist die Wäsche allen Pöbels. Offen gestanden. Offen. Ich bin am Ende. Hände. Mit meiner Weisheit. Offen. Halten. Wie man's dreht. Er muss auch weh sein. Sowohl als auch. Ordnung muss sein. Was sagen Sie zu Erwin Maus von Paul Pörtner? Es sprachen Mutter Maus, Traute Rose, Irma Maus, Marlies Westermann, Wirt, Max Meirich, Chor, Christa Berndl, Ursula Noack, Klaus Havenstein und Harry Kahlenberg. Außerdem wirken mit Lina Carstens, Hanne Wieder, Herbert Bötticher, Hans-Jürgen Dietrich, Hans Korte, Willi Krüger, Friedrich Maurer, Herbert Mensching, Hans Putz, Horst Sachtleben, Jürgen Scheller, Heinz Schimmelpfennig, Klaus Schwarzkopf, Fritz Strassner und viele andere. Regie Paul Pörtner, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1968.